ist der Schichtel. No, drückt's doch nicht gar so. Au, mein Fuß! Sieh, Herr Nachbar, kennst du, dass es keine Verwechslung gibt? Der untere ist der wenige. Schauen Sie nur gerade an, wie er sich wieder zusammengerichtet hat, der Schichtel. Mit seinem schmierigen Frack und seiner roten Perücke. Ein Urviecher! Aber sieh, so gibt er sich bei bloß einem Münchner zum Besten. Auswärts macht er alleweil einen ganz vornehmen Direktor. Auf geht's beim Schichtel! Aha! Aha! Hier ist der Schichtel! August, wenn der Boss gleich geht, dann fange ich zum Reden an. Jawohl! Wir kriegen jeden dran. Hochgeehrtes, hochgeschätztes Publikum. Hochgeschätztes, hochgeschwätztes. Ja, geht's doch grad her, ich beiß ja keinen. Glaubt ihr, ich schreibe mir meine Lungen raus wegen euch Rahmen übereinander. Hier ist der August Schichtel, die weltberühmte Attraktion. Hier sehen Sie Titania, die verzauberte Fee. Und der Schwandaler, hey! Diese Dame lasse ich auf offener Bühne verschwinden. Keine Spiegelversenkungen, keine Vorhänge oder ähnliche Schwindel, sowas gibt's bei mir nicht. Wir machen ganz einen anderen Schwindel. Wer will seine Schwiegermutter los sein, rein damit. Bei mir holt euch der Teufel alles ab, nüchtern, da spart's Geld für Dresch. Was kauft's denn so? Bäh! Geht's herein, schaut's hinaus! Zure Kasse! Zure Kasse! In 5 Minuten beginnt die Vorstellung. Die fordern so in Rengi, dass die Hühner nah dran kommen. August, mach einen Purzelbaum, dass die Maulaffen was singt. Jawohl! So, wir fangen jetzt an und ihr steht draußen mit euren Gipsköpfen. Ich geh jetzt rein. Bäh! Dora, wie geht's denn? Wie geht's denn unserem Marille so? Nicht besser. Gustl, ich glaub. Was glaubst, Laura? So red doch. War der Doktor noch mal da? Gerade ist er gegangen. Und was sagt er? Eine schwere Lungenentzündung. Er sagt, es ist keine Hoffnung mehr. Marille. Schau, Laura, jetzt macht's die Angst auf. Marille, kennst du mich, der Papa ist da. Jetzt. Marille. Laura, es ist aus. Aus. Unser Marille. Warum? Laura, ich muss aus. Ey, Augustl, geh nur wieder. Leute dürfen ja nichts merken. Jetzt alle mal noch da mit euren Tagsköpfen und halt's Maul auf den Pfeil. Hier sehen Sie die Enthauptung einer lebenden Person. Geht's rein und lasst euch einen holzigen Kohlrabi runterhauen. Der ist ja nicht wert. Alter, gib mir meine Jacken hier. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist es heute so kalt oder friert es bloß mir so? Da, es geht mir schon fast selber so. So ist es. Zuerst ist der heiß und dann passt es zu ihm gerade. Und zuletzt möchte so ein Schier ein bisschen fresteln. Ja, ja. Seit uns der Herrgott unser Marilli wieder genommen hat, sind wir halt schon langsam alt geworden miteinander. Vater! Ja?